Hallo und herzlich willkommen zur Pendlerpauschale. Mein Name ist Alex und dies ist die 18. Episode und heute wollte ich über meine Motorradtour nach Rügen berichten. Die Idee, die Ostseeinsel Rügen zu besuchen, kam irgendwann im Winter 2012, 2013. Aber ich wollte halt nicht nur einfach auf die Insel, nein, ich wollte unbedingt mit dem Motorrad hinfahren. Und was macht man als erstes, wenn man unbekannte Orte besuchen will? Klar, man schnappt sich eine Karte oder auch mehrere. Ich habe mir als erstes Google Maps vorgenommen. Und ja, auch Google Earth. Google Maps, Google Earth ist halt fast gleich. Ja, und habe mir angeschaut, was es so Interessantes auf der Insel zu sehen gibt. Die ersten drei Punkte standen halt relativ schnell fest. Das war Arkona, Königstuhl, Prora. Danach hatte ich auch auf app.net gefragt, ob jemand noch irgendwie Tipps hätte, was auf der Insel sonst so sehenswert ist. Dadurch kamen noch weitere Punkte hinzu, sowas wie Seebrücke Sellin, Jagdschloss Granitz und die Stadt Bergen an sich. So, damit war eigentlich schon ein Tag auf der Insel prall gefüllt. Da die Strecke von mir bis zur Insel ca. 600 Kilometer beträgt, beschloss ich für die Reise 3 Tage einzuplanen. Ein Tag für die Hinfahrt, ein Tag auf der Insel und ein Tag dann für die Heimfahrt. Warum jeweils einen Tag für die Hin- und Rückfahrt? Nun ja, mit dem Auto wäre es vielleicht keine Tagesreise. Aber mit dem Motorrad möchte man halt das Fahren genießen. Also kommen Autobahnen und Schnellstraßen bei solchen kurzen Touren dann gar nicht in Frage. Dementsprechend dauert halt die Tour auch länger als wenn man mit dem Auto fährt. Die Strecke für die Hinfahrt beschloss ich komplett entlang der Ostseeküste zu verlegen. Für die Rückfahrt hatte ich dann noch eine kleine Sehenswürdigkeit eingeplant. Und zwar das Freilichtmuseum bei Großraden, das sogenannte Slawische Dorf. So, der grobe Plan stand also fest. Danach hieß es Frühling abwarten, denn das Motorrad steht noch über Winter eingemottet in der Garage. Noch vor der Saisonbeginn musste ich dann einige Vorbereitungen treffen. Und zwar, da ich bis dato noch keine solche Ausflüge gemacht hatte, hatte ich auch entsprechend keine Taschen oder Rucksäcke, um Sachen auf dem Motorrad zu transportieren. Und ja, Campingutensilien hatte ich also auch nicht, also kein Zelt, gar nichts. Also hieß es auch dann erstmal die Sachen zu besorgen. Vor Saisonbeginn kam dann Folgendes zusammen auf die Einkaufsliste: ein Zelt von Outdoor für 2 Personen, dann eine aufblasbare Isomatte von Nordkap, sehr geiles Stück, muss ich sagen, ein Schlafsack, ebenfalls von Nordkap, eine wasserdichte Tasche von Ortlieb mit so einem querliegenden Rollverschluss, super, super schön, kann man viel reinpacken, auch sehr bequem, weil die Öffnung halt mit diesem querliegenden Rollverschluss halt sehr breit ist. Ein Tankrucksack von Moto Detail, eine Bordsteckdose, die habe ich dann auch gleich angebaut. Ein Multitool, also Werkzeug, Zange, Schlüssel, alles zusammen. Ein Reifenbandset, naja, man weiß ja nie. Diverse Gurte und Spanngummis, womit man halt das Gepäck auf dem Motorrad irgendwie festmachen kann. Dann das Wichtigste überhaupt für die Reise, ein Regenanzug von FLM. Ich bin auch echt dem Verkäufer dankbar, dass er mir geraten hat. so einen Zweiteiler zu kaufen. Nicht so ein Kombi, so einen Zweiteiler. Denn es ist halt deutlich einfacher, so einen Zweiteiler an und auszuziehen. Ich habe es halt auch im Laden anprobiert, versucht, und bei dem Kombi da, bis man das Ding anhat, braucht man auch kein Kombi mehr. Ist man sowieso schon durch. Total durchnässt. Naja, weiter auf der Liste. Gasgriffhilfe von Polo. Das ist so ein Ding, was man sich so auf den Gasgriff, wie soll man sagen, draufzieht. Was so unter der Handfläche geht. Das heißt, man muss dann nicht mehr am Gasgriff drehen, sondern man legt die Hand auf dieses Ding drauf und kann so gut die Geschwindigkeit halten. Man muss nicht immer den Gasgriff irgendwie festhalten, sodass die Hand auch nicht verkrampft, was beim Motorradfahren ja doch sehr wichtig ist, locker zu bleiben. Und auch ein sehr geiles Stück, und zwar Gelsitzkissen. Ich hatte vorher schon Erfahrungen gesammelt, so auf kurzen Strecken, so 200 Kilometer. Da hat man den Sitz schon gespürt. Also deswegen dachte ich, ja, komm, kauf dir das mal, probier es mal aus. Und ich habe es nicht bereut. So, die Tour wurde dann für das letzte Wochenende in Juni geplant. Auch im Vorfeld wurden zwei Campingplätze ausgesucht. Küstencamp auf Rügen und Camping am Dobbertiner See. Das ist aber schon auf dem Festland. Es war also eigentlich alles bereit, außer der Technik. Ja, ein paar Wochen vor der Abfahrt wurde dann auch der technische Zustand des Motorrads überprüft. Ich habe dann auch ein Fahrsicherheitstraining besucht. Super Sache, auch jedem zu empfehlen, wer Motorrad fährt, jährlich mal so ein Fahrsicherheitstraining zu besuchen. Man vergisst oder man kommt über den Winter schon gewaltig aus der Übung. Nun ja, dann kam auch endlich der 28. Juni 2013. Am Abend vorher wurde die Tasche gepackt. Zu der vorhandenen Liste kam noch Kleidung und Proviant hinzu. Essen, Trinken. Am Freitag morgens so um 7 hieß es dann aufstehen, mal eben frühstücken und ab nach draußen Gepäck ans Motorrad dran knoten. Losgefahren bin ich gegen 9 Uhr morgens bei super schönem, normalen norddeutschen Wetter. Es hat geregnet. Und ja, zum Glück hatte ich ja so einen Regenanzug geshoppt. Sofort beim Start einen Regenanzug angezogen und los geht's. Auf der Strecke zwischen Oldenburg und Wismar hat es die ganze Zeit geregnet. Dann gab es irgendwie so eine Stunde Regenpause. Und anschließend wieder Regen in Strömen. Die Strecke entlang der Ostseeküste zu legen war keine so schlechte Idee. Es war eine schöne Strecke, schön gemütliche Straßen. Die Insel hatte ich dann irgendwann gegen 18 Uhr erreicht. Und Rügen begrüßte mich mit einem heftigen Gewitter. Da wird es einem echt etwas ungemütlich, wenn so um einen herum blitzt und donnert. Besonders spannend war es halt auch bei der Überquerung der Rügenbrücke. Da fühlt man sich dem Wetter völlig ausgeliefert, weil auf so einer Brücke, es ist eigentlich nichts um dich herum, du bist völlig offen. Nun ja, zum Glück hat mich kein Blitz getroffen. Auf der Insel hat der Regen dann irgendwann nachgelassen, also bin ich direkt zur Vitova Fähre hochgefahren. Es war bei nassen Straßen, aber von oben kam nichts, so gut wie nichts mehr runter. Auf der Halbinsel Vitov dann angekommen, ging es weiter hoch zu Kap Arkona. Habe ich nur kurz besucht, habe mich nur umgeguckt, ja, wo kann man da hin? Wo kann man parken? Darf man überhaupt dahin? Denn eigentlich darf man nur bis Puttgarten mit dem Fahrzeug fahren und danach muss halt entweder so einen Shuttlebus nehmen oder zu Fuß gehen. Das sind aber auch so zwei, meine ich, 2 Kilometer zu Fuß. Naja, ich habe mich da ein bisschen umgeguckt, aber leider war es halt schon recht spät und ich beschloss dann wieder weiter zum Campingplatz zu fahren. Irgendwann so gegen 19 Uhr war ich dann am Campingplatz Küstencamp. Schnell angemeldet, ein Zelt aufgebaut und erstmal ins Trockene rein. Später, irgendwann abends, kam auch dann Johnny, ein Freund von mir, im Camp an. Ja, auch Johnnys Zelt aufgebaut, zu Abend gegessen und zur Nachtruhe begeben. Morgens ging es dann weiter, nun zu zweit. Zuerst besuchten wir Arkona, weil das war halt in der Nähe. So auch der Plan. Arkona, ja, eine alte slawische Stadt. Leider ist von ihr nicht mehr wirklich viel geblieben, denn die Ostsee verschlingt jährlich circa einen halben Meter Landmasse. Ein Esoteriker würde vielleicht sagen, ja, die Energie der alten Stadt sei noch da, auch wenn die Stadt nicht mehr da ist. Nun ja, halte das jeder, wie er will. Es war auf jeden Fall sehr schön, den alten Burgwall noch sehen zu können. Wer weiß, ob man jemals wieder dorthin kommt. Und ja. Gut, dann verließen wir Arkona und hielten Kurs auf Jasmund. Unterwegs kamen wir noch an einem Hünengrab, genannt im Hünengrab Riesenberg, vorbei. Dieser stammt noch aus der Jungsteinzeit, muss also irgendwie mindestens, war das, 6000 Jahre alt sein oder so. Auch ein, ja, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Danach ging es zum Nationalpark Jasmund. Das Ziel war natürlich Königstuhl. Schöne Strecken dahin genossen. Echt super. Beim Nationalpark dann angekommen, Motorräder unten auf dem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Und dann ging es zu Fuß weiter zu den Kreidefelsen. Wer noch nicht dort gewesen ist, für den ist es auf jeden Fall ein Ausflug wert. Wunderschöner Nationalpark, atemberaubende Steilküste und wunderschöne Kreidefelsen. Diese Kulisse ist auch bekannt unter anderem durch das berühmte Bild von Caspar David Friedrich, meine ich. Ja, genau, die Kreidefelsen von Rügen. Ja, um Zeit zu sparen, ging es dann weiter oder nicht weiter, sondern ging es dann mit dem Bus wieder zurück zum Parkplatz, zu den Motorrädern. Ja, aufsatteln, weiter geht's in Richtung Prora. Und Prora ist ein zu Nazi-Zeiten errichtetes Seebad auf Rügen und sollte mal irgendwie 20.000 Urlauber, wer es beherbergen können. Die Koloss von Prora ist ein Komplex aus 8 baugleichen Häuserblocks, insgesamt auf der Küstenlänge, also entlang der Küste auf der Länge von 4,5 Kilometern. Heute ist das Ding größtenteils unbenutzt. In einem der Blöcke befindet sich noch heute irgendwie eine Jugendherberge. Aber zum größten Teil halt wirklich unbenutzt und der Verfall, ja, dadurch ergibt sich ein echt erdrückendes Bild. Also schön anzuschauen ist es nicht, aber macht schon Eindruck auf jeden Fall. Ja, nach Prora wollten wir dann in Richtung Seebrücke von Sellin. fahren. Ja, und doch, das Wetter hatte was dagegen. Es fing nämlich an, dermaßen stark zu regnen, ja, dass wir dann doch beschlossen hatten, die Insel zu verlassen und unser nächstes Camp anzufahren. Denn es lag noch eine Strecke von ca. 200 Kilometer vor uns und der Tag war halt schon fortgeschritten. Ja, die Fahrt zum Campingplatz am Dobbetiner See verlief eigentlich ohne besondere Zwischenfälle. Wir genossen die schönen Straßen von Mecklenburg-Vorpommern, waren echt schöne Strecken dabei. Angekommen im Campingplatz gegen 21 Uhr. Ja, Zelte aufgebaut, zu Abend gegessen und Nachtruhe. Nächsten Tag morgens irgendwann gegen 10 Uhr, halb 11 vielleicht, verließen wir auch das Camp in Richtung Heim. Doch am Weg lag ja noch ein Zwischenziel und zwar das Freilichtmuseum von Großraden. Ein altes slawisches Dorf. Auch eine sehr schöne Ecke. Ich habe halt viel zu sehen. Sehr gut rekonstruiertes Dorf. Ja, Eindrücke gesammelt, Fotos gemacht. Häkchen. So, danach ging es weiter nach Hause. Bei Hamburg trennten sich dann unsere Wege von Johnny und mir. Für mich ist es dann einmal noch kurz tanken und ohne Zwischenstopps nach Hause. Ja, kurz zusammengefasst. 3 Tage, ca. 1300 Kilometer zurückgelegt, zweimal im Zelt übernachtet, sehr viele Eindrücke gesammelt, sehr viel Fahrpraxis und auch Erfahrung gewonnen. Sehr viel über das Motorradfahren gelernt, über sich selbst. Im Großen und Ganzen war es ein wunderschönes Wochenende. Und ich freue mich auch schon auf meine nächsten Motorradausflüge. Wer weiß, vielleicht schon, oder vielleicht noch dieses Jahr sogar. Wer weiß, wer weiß. Ja, das war's für heute. Das war mein Kurzrückblick, Rügentour 2013. Ich werde dann noch einige Bilder auf der Webseite zum Podcast publizieren. Also besucht doch pendlerpauschale.de, hinterlasst Kommentare, bewertet mich bei iTunes. Kritik und Feedback sind immer willkommen. Für heute sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.